sehr gut und gar nicht mal teuer. Da kann man nicht meckern und alles mit Crème fraîche. Ach, letztes Jahr im Elsass, das war auch ganz ausgezeichnet. Ja. Ach, Frau Dr. Biermann, reichen Sie mir doch mal die Kroketten. Das ist wirklich sehr gut und alles auch sehr reichlich. Das gibt's ja heute kaum noch. Ja, das, das verschwindet langsam. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Schmeckt geil, Mutti, was? Hat er nicht? Das hat er. Man fühlt sich ganz wie zu Hause und gar nicht mal teuer. Ach, Frau Dr. Biermann, probieren Sie doch mal diesen Brokkoli. Hab ich schon probiert, aber ich nehm mir gern noch einmal. Das ist mal was ganz anderes und Abwechslung muss sein. Jens, hörst du auf zu stippen? Wir sind hier nicht in Berlin. Das ist wirklich sehr gut, gar nicht mal teuer. Finden Sie nicht auch, Frau Dr. Biermann? Da haben Sie ganz recht. Das gibt's ja heute kaum noch, ja, das verschwindet langsam. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht.